Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 387. Neue Kekse braucht das Phone. Android 8.1 ist im Anmarsch. Das ist das Thema heute. Darüber werde ich einiges loswerden, hoffentlich. Und jede Menge News gab's. Da gab's diesmal keine Probleme. Mehr Probleme hatte ich schon bei der App der Woche. Und da merkt ihr schon, die Community fällt aus. Was ist denn los mit euch? Hä? Hey, bin ich so gut, dass es keine Diskussion gibt? Oh, wow, cool. Damn, I'm good. Aber App der Woche, da habe ich wirklich geschwitzt, ja. Und habe mich dann für einen ungewöhnlichen Kandidaten entschieden, ja. Ich weiß noch nicht, wie ich das rechtfertigen soll, dass es App der Woche ist. Aber wir werden dann später dazu kommen. Android 8.1 ist im Anmarsch und es gibt noch eine Neuerung da, die die meisten Anwender in unseren Regionen überhaupt gar nicht betreffen werde, wird, denn Android Oreo kommt in einer Go Edition für Smartphones mit bis zu 1 GB Speicher. Die bekommen eine spezielle Version des Android Oreo Betriebssystems, die Go Edition. Und das macht wirklich Sinn. Ja, das Problem ist ja, ja, wir wollen alle immer das neueste Betriebssystem. Ich will gerade mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ach so, damit ich nicht einschlafe. aber ich habe kein Oreo zum Dippen hier, ja. Das ist eine totale Schande, ja. Hi, kannst du mir mal ein Päckchen Oreo oder so? Ach so, na, da muss ich selbst los. Gut, auf jeden Fall macht es da Sinn, weil wir wollen zwar alle das Android Oreo haben, aber die Geräte, die so eine minimalistische Ausstattung haben, die sind einfach dafür nicht geeignet. Die gehen in die Knie. Ich fände es sogar so, dass ich hätte es besser gefunden, wenn Google das gemacht hätte für Geräte bis zu 2 GB Arbeitsspeicher, weil auch die haben letztendlich dann möglicherweise Probleme, weil der Speicherplatzbedarf da doch schon immens ist, wieder mal im Vergleich zu den Versionen, die ausgeliefert wurden bei diesen Geräten daneben. Ja, das ist ja die Sache. Es ist meistens nicht die Betriebssystemversion vorher bei diesen Low-End-Geräten, ja, sondern eben eine andere. Und wenn, dann haben die eben schon am Limit gearbeitet. Bringt uns also nichts. Und somit bringt man den Geräten Oreo quasi auf das Gerät, aber eben in einer Version so, dass es das Gerät auch noch danach richtig funktioniert. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wer eben die Vollversion, sage ich mal jetzt so salopp, das ist auch eine Vollversion, aber wer jetzt das normale Android Oreo haben will, braucht halt entsprechend stärkeres Gerät, was ihnen Sinn macht, weil ansonsten ja das nicht zufriedenstellend läuft. Genau. Daher die Go Edition, eine gute Sache. Es gibt einige neue Features für die große Version. Jetzt müssen wir leider schon unterscheiden, ne? Oreo Groß, Oreo Go. Aber also wenn ich von Oreo spreche, meine ich die normale Oreo-Version. Und wenn ich von Oreo Go spreche, die explizit sage ich dann Go dazu. Ja. Ne. Ja, also die haben, oder die Version, die neue, hat jetzt ein paar kosmetische Änderungen bekommen. Die Leute, die Developer Preview schon installiert haben, wissen das. Also die Search Bar kommt jetzt auf einen, finde ich, ungewöhnlichen Platz. Statt oben links ist jetzt unten eine komplette Bar, die also auf den Pixelgeräten, die Leute waren da eigentlich gewohnt, dass es Platzsparen dazu geht. Ja, ganz einfach. Oben, ja, dieses G, das man eben mit dem Swipe nach rechts, von links nach rechts einblenden kann, dann die Suchbar, beziehungsweise auch die Google Now und Assistant-Sachen. Und rechts daneben, wie gesagt, platzsparend, ein Widget. Oder, naja, ich weiß nicht, ob man das Widget nennen kann. Also das ist jedenfalls auf der Oberfläche drauf. Ja. Und da wird dann eben Wetter angezeigt und Datum bzw. Uhrzeit. Jetzt kommt die Searchbar zurück und die ist jetzt unter den Icons, den Shortcut-Icons, ja. Ich sehe zwar, dass nicht jetzt die komplette Bar an Platz verbraucht wird, aber es ist dennoch ein bisschen mehr Platzverbrauch, zumal dann oben separat das Widget jetzt sich über den ganzen, über die ganzen Bildschirmbreite hin erstreckt, mit ausgeschriebenem Wochentag und dann Monat und dann eben abgetrennt nochmal die Temperatur und so ein Wettersymbol. Alles zusammen in einer Zeile, aber eben groß geschrieben, aber eben dann nicht sehr platzsparend. Ich finde es ehrlich gesagt schade, ich würde gern die alte Version da behalten. Ich muss da mal gucken, wenn ich das Update bekomme, ob da in den Einstellungen irgendwas zu tricksen ist. Ja, da hört ihr es auch schon. Ich habe das Update noch nicht. Und warum ich das Update noch nicht habe, das werde ich euch später wohl noch erklären. Das hat wohl einen bestimmten Grund. Das hat was mit dem Update-Button zu tun. Verrückt, oder? Schon wieder. Jupp. Also, abgesehen von diesen kosmetischen Änderungen, gibt noch ein paar mehr, aber sagen wir, das ist jetzt das Wichtigste, was auffällt. Ja. Gibt es unter der Haube halt noch ein bisschen was, ist halt nicht sehr ja, spektakulär für normale Benutzer eben. Ja. Dennoch kann man sagen, sind diese Änderungen wichtig. Und da hoffe ich vor allem, dass bei Bluetooth wieder ein paar Bugs beseitigt werden. Aber naja, eigentlich sollte man die Hoffnung nie aufgeben, aber so, mal, so langsam, naja. Außerdem wäre es gut, wenn der Bug mit Gboard endlich gelöst wäre. In der Tat denke ich, dass das mehr an dem Oreo-System als an Gboard hängt. Deswegen tut sich da auch wohl offenbar nichts, denn die Entwickler schieben sich wohl die Schuld gegenseitig zu. Mir egal, seit Oreo und Gboard-Update geht jedenfalls, das sind jetzt schon einige Monate, geht jedenfalls das Gboard nicht mehr richtig. Das bedeutet, dieses Problem mit dem Personal Dictionary, da muss man dann den Cache-Speicher löschen, bevor das wieder funktioniert von der Tastatur, ist einfach so nicht tragbar. Und dass das immer noch nicht gefixt ist, ist echt schon Armutszeugnis. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht hängt es damit auch zusammen. Natürlich sind in diesem Update auch die Security-Patches drin und für das Google Pixel 2 auch nochmal Verbesserungen mit diesen Bedienelementen, dass die eben nicht mehr so stark dieses Einbrennen hervorrufen, was da wohl von einigen beobachtet wurde. Ja, ja, es gibt noch ein Easter Egg sagen wir mal, mit Bezug zu Oreo. Vorher war das ja so ähnlich, so ein schwarzer Tintenfisch, den man rumziehen konnte. Ich weiß nicht, wie die. Normalerweise waren die Easter Eggs einfach ein bisschen besser und auf das Betriebssystem selbst bezogen. Ja? Und das ist jetzt wohl wieder passiert, ja? Wie er da drankommt. Ihr müsst in die Settings gehen und dort auf die Versionsnummer ein paar Mal draufdrücken, dann erscheint erst so ein Zwischenbild, dort auch nochmal längere Zeit draufdrücken, noch ein paar Mal, zack, zack, und dann kommt ihr eben dieses Easter Egg da rein. Gut, wunderbar wichtig, ne? Ja, genau. Nein, ich hoffe eben, dass unter der Haube da noch einiges an Problemen gefixt wurde und ja, genau. Hoffen wir es. Gut, mehr kann ich im Moment noch leider noch nicht dazu sagen. Ich wollte noch viel, viel länger und viel, viel ausführlicher berichten über dieses Update, aber ich habe es ja noch nicht. Ja? Und das hat was mit diesem Button zu tun. Kommen wir jetzt hier gleich zu den News damit. Dieser Update-Button ist schon wieder mal defekt. Eigentlich wurde in Aussicht gestellt, dass jetzt dieser Button sogar tatsächlich das Update anfragt und zuteilt und nicht nur anfragt, ob es für diesen Tag eben zugeteilt ist und dann das Update lädt, sondern auch wirklich. Das heißt, der Benutzer sagt, so wie man es sich normalerweise als logisch denkender Mensch vorstellt, ich möchte dieses Update haben. Ich weiß, was ich tue, ich möchte dieses Update jetzt haben. Ja, drück drauf. Ah, es gibt von Google bereits ein Update und es wird runtergeladen und installiert. Wunderbar. Das geht jetzt eben nicht. Schlimmer noch, der Button ist momentan kaputt. So dass gar nichts geht. Offenbar auch noch in Aureo 8.1. Was noch schlimmer ist. Ja. Meine Herren, ist denn das wirklich so schlimm für Google? Ist es wirklich so schlimm, dass die da so einen Update-Button funktionierend reinbauen, wo die Benutzer einfach sagen können, ich will jetzt dieses verdammte Update haben. Ja, so. Wenn man schon Stage-Rollouts macht, dann sollte man doch wenigstens und so einen Button integriert, dann diesen Button auch funktionsfähig machen, dass man dann sagt, okay, der Benutzer pfeift auf die Staged-Updates. Ja, und fordert das Update an und bekommt es auch. Ja. So ein Dreck, ehrlich. Ich werde wahnsinnig. Also die Bugs ziehen sich weiter fort. Ja. Weiß nicht, was Alphabet da anstellt gerade mit Google. Keine Ahnung. Aber es gefällt mir nicht. Oracle macht auch Sachen, die dürfte Google wiederum nicht gefallen, denn angeblich haben die im Netz und auch außerhalb des Netzes kräftig gegen Google aufgehetzt und Lobbyarbeit betrieben und sogar negative Stories herausgebracht, ja, ausgesät, um Google zu diskreditieren. Hm? Zum Beispiel über sicherheitsrelevante Sachen, ja, wurden da Stories gestreut und so weiter und so weiter. Also ich glaube diesen Berichten. Ja. Ich weiß nicht, ob die stimmen, aber ich glaube denen. Ich traue der Firma zu, definitiv. Das zeigt ja auch das ganze Auftreten und das ganze, eigentlich das Ganze, um was es da überhaupt geht mit diesem Java. Das ist einfach ein Riesending. Das ist ja auch so, ich habe schon vor über ein, zwei Jahren habe ich da gesagt, als es am Anfang war, dass eigentlich sollte niemand mehr Java benutzen. Niemand. Ja? Eine Programmiersprache, über die so eine Firma die Hand hat, kann ich nicht gutheißen. Ganz einfach. Ja. Aber klar, was bleibt einem denn als Entwickler groß übrig? Und jedes Mal, wenn man denkt, ah ja, jetzt hat man eine Alternative, nein, war doch nur wieder irgendwie ein Aufsatz für Java und hin und her. Also nee, nix da. Ja. Meiner Meinung nach ist das der schlimmste Fehler, den Google je gemacht hat, hier diesen Dalvik-Compiler zu nehmen und überhaupt Java einzusetzen, statt die schon damals sehr beliebte und moderne Python-Programmiersprache. Da gibt es auch entsprechende Möglichkeiten, die vernünftig umzusetzen, viel, viel effizienter auch als Java. Aber okay, naja, gut, was soll's. Ich weiß, die Java-Entwickler werden mir jetzt widersprechen, aber tut mir leid, wenn ihr einen Haufen Mist benutzt, kann ich es auch nicht. Ich benutze nicht den Haufen Mist, nur weil es alle benutzen. Aber Google gibt einem halt jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das heißt, man muss es benutzen. Und damit bleibt dieser Streit aktuell. Wobei die Entwickler können sich eigentlich da zurücklehnen. Es geht hier in dem Bereich tatsächlich, in dem Fall tatsächlich gegen Google, ausnahmsweise mal, ja. aber diese Taktiken sind unschön. Ich habe den Artikel verlinkt und ich lasse den auch mal verlinkt, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt davon. Ist nämlich eine ziemlich komplizierte Materie. Aber wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn diese Berichte auch tatsächlich stimmen. Big in China. Nvidia Shield TV bringt Nintendo Wii-Spiele zu Android. Und tatsächlich, es ist nichts Inoffizielles, nichts Illegales oder irgendwas, sondern es ist tatsächlich, es sind tatsächlich Wii-Spiele, die auf dem auf dem Nvidia Shield TV, das ist ein Android-TV-Gerät, laufen. Ich gehe einfach davon aus, so hört sich das auch an, dass das Streamed-Titel sind, also die quasi live gestreamt werden und man die dann über das Shield TV spielen kann. Nicht etwa, dass da eine Software, also funktionierende, komplette Software läuft auf dem Shield TV, sondern eben, wie gesagt, gestreamt. Aber letztendlich spielt das keine Rolle. Es ist sogar noch eine Verbesserung, denn die Wii hat ja einen 84p Output und hier wird gestreamt in 1080p Full HD. Gar nicht mal schlecht. Ob das dann wirklich was bringt, wird sich zeigen. Da brauchst du nämlich ein gutes Upscaling. Wenn die Firma das gut hinkriegt, dann wird es auch sehr, sehr toll aussehen. Ansonsten, ja, auch nicht besser dann als die 84p. Gar nicht schlecht, oder? Also, das könnte groß reinhauen, aber natürlich, und jetzt kommt wieder der Dämpfer, im Moment sieht es aus, als ob das ausschließlich Entschuldigung, in China hier funktionieren wird. Und es gibt keine Pläne, das jetzt kurzfristig rauszubringen außerhalb von China. Vielleicht mal irgendwann, ja, da hoffe ich drauf. Aber ehrlich gesagt, auch wenn man sich das mal überlegt, wir reden hier von Wii-Spielen. Ja. Nicht etwa von Wii U, die alten Wii-Spiele. Es ist zwar schön, es ist ein toller Bonus, aber es ist jetzt nicht so, als ob man jetzt da die Switch-Games drauf machen könnte. Genau das ist es ja. Das ist sie, also quasi drei Konsolen hinten dran, oder die, ja, vor drei Konsolen, vor drei Generationen. Ja. Und das ist nicht jetzt wirklich so extrem. Aber trotzdem, ich glaube, jeder Nintendo-Fan wird es gerne sehen, wenn er auf seinem Android-TV-Gerät zum Beispiel Super Mario Bros. Wii spielen kann. Hm? Sicherlich. Sofern es auch dann vernünftig läuft. Google Files Go ist nun offiziell erhältlich und Leute immer noch ohne die Grundfunktion. Ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll dazu. Ich habe ja schon in der Beta-Version kritisiert, dass es dieses, nennt sich zwar Files Go, es hat aber mit einem File-Manager überhaupt nichts zu tun. Es ist kein File-Manager, es ist eigentlich nur ein Programm, mit dem man Altlasten, zum Beispiel Duplikate von Fotos, Cache-Speicher, löschen kann, entrümpeln kann sozusagen das Telefon und damit eben wieder mehr Platz zur Verfügung hat. Das ist sicherlich wichtig und für diese Aufgabe ist es auch gut. Aber ich lese das hier in so vielen Pressemitteilungen und Berichten von anderen, ich weiß nicht, haben die das nicht ausprobiert? Die reden von einem File-Management. Das ist kein File-Management. Man kann gar nicht filemäßig zugreifen. Man kann nur von der Art her zugreifen. Man kann also zum Beispiel auf Dokumente oder auf Bilder, auf Videos, ja, aber nicht die File-Struktur durchgehen und somit kann man viele Dateien eben gar nicht benutzen. Ja? Also die sieht man auch nicht. Die sind nicht vorhanden, weil die nicht angezeigt werden. Die nicht eingeteilt werden, wenn es also kein Foto ist, kein Video, kein Dokument von irgendeiner App, dann war's das. Ja, Ende. Hm? Also ich hätte da einige Dateien, die ich regelmäßig warten muss, rumschieben muss und so weiter. Und die kann man gar nicht erfassen, geht nicht. Großer Mist also, meiner Meinung nach, zumal auch die Übersicht, da wird man erschlagen, ist zwar logisch aufgeteilt, aber ja, da gibt es wesentlich Besseres von Fremdanbietern. Und was das dann überhaupt für einen großen Sinn hat, weiß ich nicht, außer vielleicht, dass man eben eine offizielle App von Google hat, die einem das Telefon eben aufräumt, aber wie gesagt, ein File-Manager ist das nicht, von daher für mich einer der großen Fails, vielleicht auch deswegen, weil zuerst die Hoffnung geschürt wurde durch die Presse auch, dass das ein File-Manager offiziell von Google ist. Nein, ist es allerdings nicht und deswegen ist es schon ziemlich enttäuschend. Das Honor View 10, ja, oder Honor View 10, das wird ja schon tituliert als der Flaggschiff-Killer. Die immer mit ihren Flaggschiffen. Anscheinend gibt es gar keinen Platz mehr für Boote. Ja, es gibt nur noch Flaggschiffe. Aber wie auch immer, Huawei, oder sagen wir andersrum, Honor ist ja von Huawei. Und Huawei hat das Mate 10 rausgebracht, Mate 10 Pro. Und jetzt kommt dieses Honor View 10 und ja, ist schon ziemlich nah dran, muss ich sagen. Allerdings auch vom Preis, von daher weiß ich noch nicht so genau. Normalerweise waren die Honor-Geräte immer so ein bisschen hinter den Huawei's, also deutlich hinter den Huawei's, vom Preis her, also sozusagen eine Billigmarke. Ja. Aber gut, okay, ich möge mich auch jetzt täuschen, ich habe das jetzt mal umgesetzt, Preis von den technischen Daten her und da ist es eigentlich schon ziemlich nah dran, aber vielleicht eben als Einstiegsgerät für 499 doch ganz gut. Kirin 970 Prozessor, 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Storage, damit kann es aber halt auch nur mit dem OnePlus 5T konkurrieren, ja. Und das liegt ja auch preislich gleich auf. Also, 20 Megapixel Dual-Kamera und eine 16 Megapixel, eine Dual-Kamera, 20 Megapixel und 16 Megapixel, so ist es richtig, ja. Die Front-Facing-Kamera scheint ja überhaupt nicht mehr interessant zu sein, deswegen wird sie schon gar nicht mehr aufgeführt. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es eine Front-Facing-Kamera hat. Ja, alles andere wäre ein Riesenskandal. Ne? Ja, $499 wird es in Deutschland kosten, wenn es rauskommt. Ja, mehr kann ich momentan noch nicht sagen. Hier hätte ich mir von Android Central, das bin ich normalerweise Besseres gewohnt von diesen Hands-on und Previews, aber hier fehlt doch einiges. Aber ich lasse trotzdem mal hier jetzt den Link drin, damit ihr da nochmal gucken könnt. Vielleicht noch erwähnenswert, Aufladegeschwindigkeit, da darf man einiges erwarten, denn ein 5 Volt 4,5 Ampere Implementation von der Ladeschnittstelle, da darf man erwarten, dass es recht schnell geht. Wie halten das die Akkus eigentlich noch aus? Wow. Uiuiui. Hoffen wir, dass es aushalten. Die nächste Meldung hat mich etwas verwundert und wenn ihr keine Apple-Produkte auf eurem Gerät haben wollt, dann könnt ihr gleich schon mal Shazam runterschmeißen. Apple kauft die Musikerkennungs-App Shazam und das ist ja abzusehen, wo dann die Empfehlungen hin verlinkt werden, ja. Naja, vielleicht auch nicht, wenn wir abwarten. Aber ich wollte es erwähnt haben, ich habe es auch erwähnt, als SwiftKey aufgekauft wurde von Microsoft. Ganz interessant, habe ich jetzt auch gelesen, dass SwiftKey quasi abgehängt ist. ich hab die Redaktion, die vor Jahren SwiftKey hochgelobt haben, verteufeln die jetzt, aber nicht wegen Microsoft, sondern weil es einfach sich nicht weiterentwickelt hat und jetzt einfach eine der miesesten Tastaturen ist. Nicht meine Aussage, Android Central. Ja. Und während andere Tastaturen sogar die Standard-Tastatur von Google da technisch besser ist, außer sie funktioniert nicht wie bei mir. wundert mich das halt auch nicht, weil Microsoft, ne, wo Microsoft seine Finger im Spiel hat, ja. Und wo Apple seine Finger im Spiel hat, da ist mir es auch nicht viel wohler. Und deswegen natürlich auch hier die Aussage, also Apple kauft Shazam, wer seine Daten nicht Apple geben will und auch sonst nichts von Apple auf dem Gerät haben will, der muss jetzt löschen. Genau. Reading Mode im OnePlus 5T aktivieren. Das ist eine ganz interessante Sache. Habe ich bis dato nicht gewusst, dass es da eine Lesefunktion gibt sozusagen. Was ist das? Das ist eigentlich so dieser Nachtmodus, wo die Augen etwas schont, wenn man also da abends liest und das sind zu viele blaue Anteile im Display, dann soll das unter Umständen eben negativ sich auswirken. Gut, ja. Auf jeden Fall filtert das diese Blauanteile weitestgehend raus und somit hat man ein viel entspannteres Lesen und wird schneller müde. Ich weiß ja nicht, ob man das beim Lesen haben möchte, ne? Aber okay, ne, man kann es machen. Und dazu müsst ihr dann in die Settings gehen, ja, und dort das Display Untermenü aufrufen, dort auf Reading Mode drücken und dort könnt ihr dann das manuell anschalten. Ihr könnt auch das einrichten, dass es automatisch geht nach Apps. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Reader-App aufmacht, dann wird es automatisch aktiviert. Und angeblich soll das Ganze auch noch etwas Batterie sparen, also Akku sparen. Da wäre ich aber noch vorsichtig, ob das wirklich merkbar ist. Aber immerhin, es ist eine gute Sache, warum auch nicht. Qualcomm präsentiert den Snapdragon 845. Und das ist besonders interessant, denn da stellt sich wieder die Frage, wie sehen die Geräte 2018 aus? Ja, denn Qualcomm ist ja der wichtigste Prozessorlieferant. Das heißt, was die machen, das wird in den meisten Smartphones benutzt und vor allem in den High-End-Geräten. Und das heißt auch, davon hängt es ab, wie gut Android sich positionieren kann gegen die Konkurrenz beispielsweise. Wenn die keine ausreichend schnellen Prozessoren haben, dann ja, ist man eben im Hintertreffen. Und deswegen gucken natürlich alle auf Qualcomm, ja, was die da machen. Und da waren ja Befürchtungen aufgetreten, dass das nur wenig sich verbessert, ja, und nur wenig schneller wird. Aber ich glaube, man muss sogar davon ausgehen, dass es wesentlich schneller wird, dieser Prozessortyp. Ja. Denn der hat was Neues. Der hat einen neuen ISP eingebaut. Das ist dieser Spectra 280 ISP. Und der sorgt für einen gewaltigen Schub. Gerade in dem Bereich, wo eben häufig genutzt wird, nämlich Fotografie. Dieser ISP ist nämlich für die Aufzeichnung, für fotografische Sachen, für die Kamera eben zuständig, ja, und kann da wesentlich schneller arbeiten, ja, und das Smartphone ist dann eben sehr stark entlastet im Vergleich. Und natürlich wird da auch erwartet, dass es dann eben auch Strom wieder, also Stromverbrauch wieder optimiert wird. Ja. Und es wird also einige Verbesserungen gerade hinsichtlich der den Kameras, Kamerafunktionen geben. Wo ist eigentlich das Problem? Ja, ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel was aufzeichnet, Foto etc. und das dann mit Filtern etc. bearbeitet, ja, das braucht alles Rechenzeit. Vieles davon kann bereits, meistens sogar in Echtzeit, von diesem Prozessor verarbeitet werden, ja, und somit wird der Prozessor vom Smartphone entlastet, was da einiges ausmacht. Zusätzlich, klar, die Geschwindigkeitszuwächse insgesamt gesehen sind natürlich auch vorhanden, zumal auch da wieder an der Taktfrequenz herumgeschraubt wird. Ja. Das heißt, man weiß noch nicht genau, mit welcher Taktfrequenz sie rauskommt, aber Qualcomm könnte den Prozessor mit bis zu 2,8 GHz takten. Das gibt die Spezifikation von den einzelnen CPU-Kernen her. Ja. Und das wäre dann wieder ein großer Schritt. Ich denke, der Stromverbrauch wird hier nicht nur kein Problem sein, sondern wird sogar besser sein. Das hat Snapdragon immer wieder bewiesen, dass sie das können. Es wurde also kontinuierlich vom Stromverbrauch sogar besser. Also sehe ich keinen Grund, warum das hier nicht genauso sein soll. Ja. Gut, ein bisschen enttäuschend, ja, soll wohl sein, ja, aber das wird sich dann auch zeigen. Wenn der tatsächlich nämlich mit dem Apple A11-Chip auf einer Augenhöhe ist, dann muss ich sagen, hat Qualcomm meiner Meinung nach das Ziel verfehlt. Ja. Das wäre eine Schande. Kann aber durchaus möglich sein. Dann bleibt die letzte Hoffnung Samsung. Die haben den einzigen Prozessor, der möglicherweise dann schnell genug ist mit Exynos. Ja, der kommt allerdings auch nicht in den USA raus. Haben wir immer Glück. Und gut, Huawei mit den Kirin-Prozessoren könnte unter Umständen vielleicht eine Überraschung im Petto haben, aber momentan sieht es nicht danach aus. Und somit wäre das dann schon sehr, sehr ärgerlich. Wir reden ja auch von den Geräten 2018. Und das ist keine gute Aussicht, wenn die dann also performance-technisch nicht eben gleichziehen. Vielleicht macht Qualcomm da auch noch Änderungen. Wie gesagt, es ist noch kein fertiges Ding, sondern der ist eben jetzt angekündigt und ich denke, dass er vielleicht mit den Zusatzprozessoren, die da vorhanden sind, eben dann auch entsprechende Benchmark-Ergebnisse liefern kann. Das hat Qualcomm ja mit dem Snapdragon schon mal geschafft, also warum sollen sie das dann 2018 nicht auch schaffen? Genau. Jo, Star Wars OnePlus 5T kommt nach Europa. Ja, ja, genau. Da gibt es ja eine Special Edition, ja, im Star Wars Look. Und wer jetzt sich geärgert hat, dass die nicht nach Europa kommt, der kann aufhören. Sie kommt nach Europa. Allerdings nur nach Finnland, Schweden und Dänemark. Trotzdem dürfte es von dort aus kein Problem sein, ein Gerät zu importieren. Ja, und damit zack. Kommt man günstig an ein Gerät dran. Ja, günstig, das wird sich erst noch zeigen, wie viel diese Special Edition dann Marktpreis tatsächlich kosten wird. Ja, die ist ja, soll ja limited sein, ja, also da muss man froh sein, wenn man überhaupt eins kriegt. Und da können die Preise auch relativ schnell hochgehen, ne? Ja. Ja, gut, ich meine, was ist das Teil? Also hinten weiße Schale, hinten schwarze Front natürlich und hinten der Aufdruck eben Star Wars und auf dem Gerät ist ein Star Wars Theme eben drauf, ne? Optisch eben alles so angepasst, ja, an Star Wars, Hintergrundbild und so weiter und so weiter. Das war's aber auch, also nichts, was jetzt wirklich ja, weltbewegend ist, es ist immer noch kein Lichtschwert dran, ja, auch wenn das gerne in dem Teaser so dargestellt wird, nein, ist kein Lichtschwert dran. Also was soll's, ja, Theme kann man sich selbst drauf machen, wer Action Launcher oder irgendein anderer Launcher, da hat HoloLauncher beispielsweise, glaube ich, heißt das, weiß nicht, kann sich so ein Star Wars Theme, kann 10 verschiedene Star Wars Themes sich drauf machen und dann hintereinander anders auswählen, wenn er will. Bleibt also nur die Schale und also die hinten, die Plastik- oder Metallschale, weiß nicht, auf was für Material das jetzt ist, ja, egal. Ja, aber was macht man da drum, ne? Ja, genau, ein Case. Und dann habt ihr gar nichts mehr übrig davon. Also, ich glaube, das Ding ist auch nur für Sammler sinnvoll, sowas zu nutzen draußen, wo es zerkratzt wird. Nein, um Himmels Willen, geht gar nicht. Google hängt mal wieder sein Fähnchen in alle Winde gleichzeitig. Ha, vollmundig angekündigt, ja, dass Apps gelöscht werden, die den Accessibility Service nicht nutzen nach den Richtlinien. Ja. Da habe ich ja drüber berichtet, ja, die API wird von verschiedenen Programmen benutzt, aber eben nicht für den eigentlichen Verwendungszweck. Ja, um zum Beispiel Leuten mit Sehschwäche etc. oder Hörschwäche auch, ja, eben hier zu assistieren und die Apps da zugänglich zu machen. Ja. Stattdessen wird die oft genutzt für andere Sachen, allerdings sehr nützliche Sachen meiner Meinung nach. Ja. Aber das passt Google nicht so genau, nicht so arg, weil diese Funktion immer wieder missbraucht werden kann oder missbraucht wird. Jetzt vor kurzem wurde wieder eine App gelöscht, die nachweislich so eine Funktion missbraucht hat. Und das Potenzial ist halt sehr, sehr groß. Deswegen hat Google gesagt, nein, wir wollen da unser System sicherer machen und deswegen verbieten wir die Nutzung dieser API für nicht gedachte Zwecke, eben für nicht regelgerechte Zwecke. Und jetzt rudert Google erstmal wieder zurück. Also, das gibt einem zu denken. Das heißt also, es wird jetzt erstmal ausgesetzt. Die Entwickler brauchen jetzt erstmal keine Angst zu haben. Die bekommen nochmal neue Hinweise. Und erst dann haben sie wieder, ab dem neuen Datum haben sie dann 30 Tage Zeit. Google sagt zwar, das wird kommen, ja, aber jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Entweder ist es gar nicht notwendig, dass Google das macht. Dann frage ich mich, warum macht Google das? Oder aber es ist tatsächlich wichtig und die Sicherheit der Benutzer ist gefährdet, dann kann es nicht sein, dass es einfach wegen den Entwicklern irgendwie nach hinten geschoben wird. So geht es ja nicht. Also entweder gibt uns jetzt Google ein nicht sicheres System, obwohl sie es sicher machen könnte, was nicht akzeptabel ist, oder die nehmen einfach Funktionen weg, weil es nicht passt. Das geht auch nicht. Das sind wir wieder in einem anderen Bereich. Ja, dann brauchen wir keinen Android dafür. Ja. Also, so ganz nachzuvollziehen ist es nicht, aber das ist typisch Google, ja. Wenn nur einige laut genug jammern, es müssen ja nicht die Masse sein. Es reicht schon, wenn einige selbsternannte wichtige Leute, ja, auf Twitter irgendwo was posten, ja, und schon knickt Google ein. Das haben sie auch mit Hangouts gemacht. Eigentlich hätte Hangouts dicht gemacht werden sollen, ja, das ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Ja, und dann wegen den Jammerern und, na gut, da war es vielleicht auch noch wegen Bedenken der Rechtsabteilung, ja, weil die Firmen ja Hangouts mit gebucht haben in der G Suite, ja, die hätten dann alle außerordentliches Kündigungsrecht gehabt. Aber, da muss ich sagen, da haben auch wieder riesen Jammer gemacht, ne? Und also ich weiß nicht, entweder muss Google mal den Harten markieren oder eben aufgeben, ja. Letztes finde ich keine Option, aber die müssen halt auch mal ihre Strategie durchsetzen. Man kann ja entscheiden, wenn einem nicht passt, braucht man Google nicht zu benutzen. Ja, braucht man Android nicht zu benutzen, ganz einfach. Aber hier dieses Windelweich, ja, also das ist ja, ich weiß nicht, sind die bei Merkel auf die Schule gegangen oder was? Ich weiß nicht, naja. Google, das gefällt mir wenig. Lieber klare und harte Richtlinien, ja, als hier so windelweich, ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt machen soll und ach, euch tut es weh, na okay, dann, wenn das so ist, dann ist die Sicherheit ja auch nicht so wichtig und vorher war es auf einmal ein Sicherheitsproblem, ist schon ziemlich komisch. Also AI hat definitiv ein Sicherheitsproblem, ja. Dem Keyboard-Hersteller beziehungsweise dieser App AI-Type Keyboard, da ist was Folgenschweres passiert. Offenbar hat der Firmendatenserver eine massive Lücke, beziehungsweise es war ein unsicherer Server. Und dieser Server hat 577 GB Daten von den Nutzern gespeichert. Ja, also, dass die Daten speichern, ist ja klar. Ne? Nur, dass die offen quasi waren, das ist schon ziemlich heftig. Ob da jetzt welche abhanden gekommen sind, das ist eine gute Frage. Ja? Aber man kann davon ausgehen, ja, wenn das auf dem unsicheren Server lag. Das hat hier das Chromtech Security Center herausgefunden. Ich bin zwar immer vorsichtig bei solchen sogenannten Sicherheitsexperten, ja, aber in diesem Fall war das kein Sicherheitsproblem von der eigentlichen App, sondern von den Servern, wo die Daten eben gespeichert wurden. Etwas, was hier wohl vernachlässigt wurde. Also gar nicht so gut. Leider waren darunter jede Menge sehr persönliche Daten, unter anderem auch die IMSI und die E-Mail-Nummer. Ja, allein schon mit denen kann man einiges anfangen. Und im Zusammenhang mit den Daten, die eben da gespeichert wurden, voller Name, E-Mail-Adresse, Orte und so weiter. Also das ist schon heftig. Ne? Nun gut, also wie da die Auswirkungen sind, das wird man vielleicht noch nächste Woche hören. Das ist jetzt erst am Anfang davon, aber es ist schon ziemlich beunruhigend. Und ja, es ist diesmal wirklich ein Problem, glaube ich, wenn die Daten eben auf so einem Server liegen. Ja, wer hat da jetzt die Daten? Also es ist schon ziemlich schlimm. Nützt ja nichts. Diese Daten, das sind keine Daten, die man ändern kann. Also es geht nicht um eure Logins, um eure Passwörter, sondern um eure persönlichen Daten. Die könnt ihr ja nicht ändern. Die könnt ihr ja nicht umziehen und euch umbenennen, nur weil jetzt diese Daten raus sind. Ihr könnt vielleicht ein anderes Telefon nehmen, weil eure IMSI-Nummer und E-Mail-Nummer jetzt bekannt ist. Gut. Google Home Mini Firmware V1.3.0 bringt die Touch-Funktion wieder zurück. Ja. So, ich habe jetzt erstmal heute bei Heise gelesen. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Da hat was gesagt, das ist total falsch, total falsch. Die wollten wieder irgendwas Negatives, glaube ich, schreiben. Ne? Deswegen haben sie gesagt, die Touch-Funktion kommt teilweise zurück in der Version 1.2.9. Das ist ja falsch. Erstmal kommt die nicht zurück in der 1.2.9, das ist die Version, die wir schon haben. Ja, und dort geht es noch nicht. Dort geht nur die oberen Tasten und die gingen schon vorher, die gehen schon seit eh und je. Die oberen Tasten, also an den Seiten, lauter und leiser zu machen. Ja. Wie gesagt, das ging und das ist nichts Neues. Und Google hat gesagt, das geht jetzt. Mit der Version 1.29. Nicht Google, Entschuldigung, Heise. Ja. Was geht denn? Also, Fakt ist, Google Home Mini hat schon immer die Lautstärkeregelung an den Seiten gehabt. Die Funktion, die deaktiviert wurde, war durch dieses Gewebe, konnte sich das aus Versehen, also quasi ungewollt, auslösen und somit eben Daten zum Beispiel speichern, mithören, ja, was eben nicht schön war. Dann hat Google gesagt, okay, diese Hauptfunktion mit diesem Schalter oben, mit diesem Touchfeld oben, das machen wir weg. Das sperren wir komplett. So. Und in der Version 1.3.0 kommt das jetzt wieder zurück. Ja, und zwar in Form von Ende von, also Anrufe beenden oder Pause und Play. Ja. und Alarmstumm schalten und so weiter, wenn man längere Zeit auf diese Tasten drückt. Das geht aber in der Version 1.29 noch nicht. Also müssen wir warten auf die Version 1.30. Also ich weiß nicht, an diesem Artikel von Heise ist ja alles falsch. Alles. Ja. Hauptsache geschrieben, kommt teilweise zurück. Nein, kommt nicht teilweise zurück, kommt komplett zurück. Und zwar nicht in der Version 1.29, sondern in der Version 1.30. Heidanei. Update für OnePlus 5T kommt. Bessere Kamera, aber immer noch 7.1.1. Ja, die Kamerasoftware ist das Wichtigste überhaupt. Habt ihr das gewusst? Kameras, ja, sind fast immer gleich mittlerweile. Fast immer, die Sensoren sind fast immer die gleichen. Mhm. Schlimm, oder? Die Software macht's. Und irgendwie scheint's da riesige Unterschiede zu geben. Einige Firmen kriegen es überhaupt nicht auf die Reihe und haben furchtbar schlechte Ergebnisse. Die anderen haben die gleiche Kamera mit super Ergebnissen. Ja. Also auch da Software sehr, sehr wichtig. Und hier hat jetzt OnePlus nachgeliefert bei dem 5T mit diesem Update. Leider, wie gesagt, immer noch basiert ist Oxygen OS 4.74 auf Android 7.1.1, also noch kein Oreo. Das ist doch wirklich schade. Oder ist gut, je nachdem, wie man es sehen will. Also ich bin wirklich sehr, sehr traurig. Ich habe noch nie negativ über eine neue Betriebssystemversion gesprochen, aber ich bin wirklich froh, wenn ich das 8.1 habe und kann nur hoffen, dass die vielen Bugs, die Android Oreo gebracht hat, endlich eingedämmt sind, ja, weil, also 7.1.1 ist definitiv momentan besser als 8.0. Ich hoffe, das wird sich noch ändern, wenn jetzt 8.1 rauskommt. Ja, schlimm. Unfassbar. Google macht es mir wirklich nicht einfach, ein Fanboy zu sein. Ja, das muss man ganz klar sagen, was die in der letzten Zeit für Böcke geschossen haben. Jede Woche könnte ich mich drüber aufregen, was Google für Mist produziert. Das darf doch nicht wahr sein. Es ist echt schade. Man merkt wirklich diese Aufsplittung Alphabet und Google nur noch ein Unternehmen davon. Ja. Ich weiß nicht, wer dafür den Mist verantwortlich ist, der da passiert. Ich glaube, es ist Sundar Pichai. Ja. Weiß nicht, das sollte vielleicht, nee, ich sag's lieber nicht, was ich jetzt denke, aber es, nein, er sollte vielleicht seinen Fokus einfach wieder auf funktionierende technische Produkte legen, ja, den guten Drive, den Google vor ein paar Jahren hatte, nicht bremsen, ja, und auch neue Innovationen bringen. Und gleichzeitig aber auch erst dann bringen, beziehungsweise dann bringen, so dass sie funktionieren. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass Google an dem Punkt angelangt ist, wo Microsoft war, dass sie ihre Systeme nicht mehr unter Kontrolle halten. Ja. Außer Kontrolle. Und das geht nicht. Und das sieht man auch bei der Produktstrategie, vor allem bei der Produktstrategie, wenn der vierte Messenger kommt, der dritte Musikdienst, ja, in der Regierungswochensicht sage ich darüber noch mehr, und was weiß ich, der wievielte hin und her und redundante Bedienung und hin und her, was, das alles ist ja furchtbar, das ist ja totaler Chaos. Ja. Geht gar nicht sowas und da muss unbedingt was gemacht werden und vor allem endlich eine klare, strukturierte Linie. Ja. So ist es. Ich komme zur App der Woche. Community, wie gesagt, war ja nichts los. App der Woche. Ihr werdet es jetzt nicht fassen. Supertux. Ja, Supertux. Warum ist das App der Woche? Also zunächst mal, Supertux gibt es schon lange. Ja. Wenn auch nicht so lange auf Android, aber lange genug auf Android, dass man sagen kann, es ist kein neues Spiel mehr. Letztes Mal geupdatet wurde es am 6. Oktober 2016. Aber es ist ein schönes Spiel. Es ist sowas wie ein Super Mario Klon, wenn man das will, Klon. Ja, kann man so sagen, denke ich. Ja. Auf jeden Fall. Und süße Grafik, lustig gemacht. Steuerung geht auch. Und es macht Spaß. Es hat viele Levels. Es ist eigentlich genauso, wie man ein Spiel sich vorstellen. Ich empfehle allerdings ganz, ganz dringendst, einen Joypad zu benutzen. Hier ist auch der Vorteil, dass man das Keyboard selbst einstellen kann. Das heißt, eigentlich sollte jeder Joypad funktionieren. Entsprechend Bluetooth-Joystick-Adapter, auch der PlayStation 4-Controller oder eben so kleine Bluetooth-Controller, die ich schon bei mir in den Videos vorgestellt habe. Ich glaube, ich mache da noch einen Link dazu. Und da funktioniert es einwandfrei. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen von der Steuerung her. Dann wird es auch besser. Ja, also das sind die positiven Sachen. Die negativen Sache ist, dass man ganz klar merkt, dass das nicht ausgelegt ist auf ein Handy-Display. Und die Menüs sind bei mir sehr, sehr klein gehalten. Ja, also auf dem Pixel XL kann man die kaum anklicken, so klein sind die. Da muss definitiv skaliert werden, richtig? Also die Boxen, nicht nur das Gesamtbild. Sonst funktioniert das so nicht. Ja. Aber gut, okay, das sind halt so ein paar Sachen, wo man eben Nachteile vielleicht in Kauf nehmen muss, weil das Spiel ist ein Open-Source-Game. Das heißt, es ist werbefrei und adfrei. Ja, also, werbefrei und adfrei. Moment, das ist das Gleiche. Nein, werbefrei und In-App-Purchases frei und kostenlos. Ja, also, beschweren kann man sich darüber nicht. Ja, und es ist eine Umsetzung von Palia. Ja. Der hat noch mehr Games umgesetzt, aber wie gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, diese Umsetzung. Das Spiel selbst ist schön zu spielen, wie gesagt, die Menüs sind eine Katastrophe, da merkt man es eben, dass es vom Linux-System kommt und einfach adaptiert wurde, ohne sich Gedanken darüber zu machen, die Boxen zu adaptieren, beziehungsweise, dass es auf dem Smartphone mit dieser Bedienung, mit diesen Menüs nicht funktioniert. So, ja. Aber trotzdem schön gemacht und deswegen, nach langer Suche und langem Rumüberlegen, ist das App der Woche geworden. Ich habe wirklich ungelogen noch nie so viele Probleme gehabt, eine App der Woche zu finden. Ich habe die Woche über keine neuen Apps ausprobiert, das war ein Riesenfehler. Und habe hier dann krampfhaft händeringend gesucht. Und Leute, ich habe mir Apps runtergeladen, wo zum einen ersten Blick gedacht habe, oh ja, okay, das könnte App der Woche werden. Und dann, was ist denn das? Das ist ja furchtbar. Supertux hat es auch nur knapp geschafft wegen den Menüs. Aber wie gesagt, der Sound gefällt mir sehr gut. Übrigens, das Lied ist optimal. Ja, ist übrigens auch auf Free Sound erschienen. Ja, ist also kostenlos und frei verfügbar. Ja, also super Tux. Damit sind wir am Ende für diese Ausgabe des Uncasts. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube findet ihr die Community. Dort könnt ihr im Video oder im Diskussionsforum eure Meinung kundtun. Das ist immer gut. Und nicht vergessen, ja, Daumen nach oben beim Video. Das ist super. Und subscribe. Ja. Das wäre eine ganz tolle Sache. Es kommen übrigens demnächst noch mehr Videos raus zwischen den einzelnen Folgen von dem Uncast. Also, wenn ihr da aktuell bleiben wollt, auf YouTube und dort abonnieren. The Netcast heißt der Channel und die Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!